EP for free. Yo, send MC, got proof. I don't see the rap representer. Du denkst hier nur, oh mein Gott, wie gehen die ab? Halleluja, hier kommen die zwei Krieger. Wir sind einzigartig wie weiße Tiger. Machen dich high wie Shiva, infizier dich mit dem Fieber. Man hört nur noch Sindis Lieder. Ja, unbewaffnet mit den 58er Kaliber. Seit dem ersten Tag in Liga wusste ich, dass ich ein Freak war. Jetzt mach ich mehr Styles und Sender macht den Beat klar. Mein Lieblingsfeature ist Proof und nicht Dieter. In ein paar Jahren ist er unser Team. Das sind die heißesten Stars, sie verändern das Klima. Hightech wie ein Beamer, wir sind das fresheste Team, ja. Joint, willst du auch mal ziehen, ha? Huh? Ich bügel Rapper mit Vagina wie damals Lightina. Mache zu Chicken Chow Ming wie in China. Ich bin jetzt weg wie mein köstliches Sativa. Wir kommen, um die kolossalen Tracks zu senden. Sende und Proof, die Rap represent. Mit dem Mic in den Händen, es wird putz von dem Wend. Unser Style wird nicht enden, das Blatt wird sich wenden. Wir kommen, um die kolossalen Tracks zu senden. Sender und Ruf, die Rap represent. Mit den Mic in den Händen, es fällt Putz von den Wänden. Unser Style wird nicht enden, das Blatt wird sich wenden. Wir wollen was erreichen, müssen euch das Wasser reichen. In diese Blasse aus als Wasserleichen. Wir bleiben hier, weil wir kein Hass verbreiten. Unser Style ist so verwirrlich wie ein Wasserzeichen. Es sind krasse Zeiten, wenn wir das hier zeigen. Wir verfassen Seiten, ihr seid wach, wir fighten. Das abzuschreiben, Büchenbach zu beißen. Erfüll dich übel, wir machen dich platt, wie Tyson. Ich rauche meinen krassen Tüten, mein Hasch und Pfeifen, weil ich immer was hab. Willst du meine Stadt bereisen? Ich glaub, keiner kann, was wir machen, begreifen. Sind gelehrt, in der Kurs mit Wortwaffen zu fallen. Du siehst mich nie tagsüber, nur nachts erbeiden. Wenn wir bomben und fronten, ist wie ein Angriff in Teil. Es ist nicht abzustreiten, dass wir auf Takten reiten. Wie auf Taifun und Flut, wenn wir hinterlassen euch schweigend. Hinterlassen euch schweigend. Hinterlassen euch schweigend. Wir kommen, um die kolossalen Tracks zu senden. Sender und Groove, die Rap represent. Mit dem Mic in den Händen, es wird putz von den Wänden. Unser Style wird nicht enden, das Blatt wird sich wenden. Wir kommen, um die kolossalen Tracks zu senden. Sender und Groove, die Rap represent. Mit dem Mic in den Händen, es wird putz von den Wänden. Unser Style wird nicht enden, das Blatt wird sich wenden.